Der Sprecher des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Literatur- und Kunstschaffenden Koreas gab am 21. Oktober eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Auf der schwarzen Liste der Kultur- und Kunstschaffenden, die das Blaue Haus unter Aufsetzung durch die Präsidentin Park Geun-hye aufgestellt hat, stehen 9.473 Personen, darunter die Persönlichkeiten, die die Deklaration für die Abschaffung der Durchführungsanweisung der Regierung in Bezug auf den Untergang vom Schiff Sewol unterzeichneten oder die politische Erklärung über die Katastrophe vom Schiff Sewol unterstützten und diejenigen, die bei der letzten Präsidentschaftswahl und der Wahl des Bürgermeisters von Seoul für die Kandidaten der Oppositionsparteien und die parteilosen Kandidaten stimmten. Park Geun-hye und ihre Handlanger schickten diese Liste an das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus Südkoreas und ihm untergeordnete Institutionen. So werden die fortschrittlichen Kultur- und Kunstschaffenden Südkoreas als gefährliche Personen gebrandmarkt und unterdrückt. Es wird eine politische Kontrolle über ihre Schaffensarbeit durchgeführt und in erster Linie werden ihnen die Unterstützungsgelder der Regierung gekürzt. Die südkoreanischen Herrscher bestimmen diejenigen, die bei den Wahlen nicht für sie, sondern für die Kandidaten der Oppositionspartei gestimmt hatten, zu den gefährlichen Personen und überwachen, verfolgen und unterdrücken sie ständig. Diese widerrechtliche, barbarische Gesellschaft ist die südkoreanische Gesellschaft von heute. Park Geun-hye, die von ihrem Vater den Geist der Reformdiktatur geerbt hat, wiederholt seine böse Herrschaftsmethode und setzt in Südkorea eine faschistische Diktatur durch. Die rücksichtslose und gesetzwidrige Repressalie von Park Geun-hye gegen die Literatur- und Kunstschaffenden, die diesmal entlarvt wurde, ist nur ein kleiner Teil davon. Damit verfolgt sie eine niederträchtige Absicht dazu, die wachsende Antiregierungstendenz der südkoreanischen Bevölkerung zu stoppen und den langfristigen Machtantritt der Faschisten zu verwirklichen. Die gewissenhaften Literatur- und Kunstschaffenden Südkoreas sollen ohne Angst vor den faschistischen Repressalien den Pinsel der Gerechtigkeit noch höher halten, das landesverräterische Park Geun-hye-Regime hart bestrafen und sich an die Spitze des Kampfes für den Wechsel der bösartigen Regierung stellen.